Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten oder eigentlich nullten Eintrag von den Legenden-ZA-Tagebüchern. Ich hätte mich beinahe versprochen, ein anderes Spiel genannt. Legenden-ZA ist jetzt tatsächlich endlich raus nach, oh Gott, das war ja irgendwann Pokémon Day letztes Jahr, ne? Also Ende Februar letzten Jahres war die Urankündigung und das Warten hat endlich ein Ende. Heute ist der Release-Tag und diese Tagebücher wären halt nicht das, was sie sind, wenn ich hier alleine vor mich hin labere. Nein, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und hier an meiner Seite die fantastische Brownie, die mich durch Illumina City heute begleiten wird. Deswegen mal ein Hallo und mal die Frage an dich. Was erwartest du von unserem Erlebnis von Legenden ZA? Ja, Hallöchen. Oh Gott, das ist wieder so anders hier heute. Ich bin auf jeden Fall schon sehr aufgeregt und sehr gespannt. Ich habe allerdings so gar keine Vorstellungen. Ich habe mich wie beim letzten Mal, bei Karmesin und Purpur, auch relativ zurückgehalten mit den Trailern und bin da zum Glück in der ganz guten Bubble drin, dass ich da nicht irgendwie zu viele, Spoiler schon vorher mitkriege. Mhm. Ich freue mich einfach nur tierisch auf ein Abenteuer mit Endivir. Ich liebe ja Endivir. Es ist nicht das einzige Pokémon, was ich sehr liebe, aber da freue ich mich einfach drauf. Auf Endivir. Ja, keine Ahnung. Es ist halt nur, wo du Spoiler und so weiter ansprichst. Ich bin da schon in so ein paar, ich will nicht sagen Fettnäpfchen, aber so ein paar Spoiler habe ich halt doch erwischt. Diese ganze Sache mit den Leaks und so weiter, auch die ganzen Mega-Entwicklungen, mich überrascht da leider gar nichts mehr. Wobei ich auch sagen muss, dass die Mega-Entwicklungen jetzt nichts sind, was mich persönlich am meisten an Legenden ZA reizt. Für mich ist ja das Reizvollste wirklich die Story und die Lore. Und so ein bisschen dieses imaginäre Versprechen davon, so diesen verlorenen Z-Teil von damals zu bekommen, ne? So dieses Follow-up zu X und Y, wo es ja keine wirklich dritte Edition zu gab. Und jetzt haben wir Legenden ZA. Deswegen gerade was so die Story und die Lore und so und auch die offene Frage, wie viele Jahre spielt das Ganze nach X und Y und welche Story-Elemente werden konkret aufgegriffen? Wir haben ja auch durch Trailer schon gesehen, dass Charaktere zurückkommen. Hier, wie hieß sie, Mathieu, die Detektivin und die Magnolia, die jetzt inzwischen Professorin ist, aber eigentlich in X und Y Teil von Team Flair, respektive von dem Plan, die ganze Welt, die ganze Realität auszurotten. Also ne, so wie es das böse Team immer tut. Also ich bin mal wirklich sehr gespannt auf diesen ganzen Story-Aspekt, auf die Lore. Das sind halt eher die Dinge, die mich interessieren. Zum großen Teil bin ich halt durch die Leaks durchgekommen. Ein, zwei Sachen, auch auf der Ebene, auch auf Story-Ebene, habe ich dann als Screenshot gesehen, wo ich mir denke, oh nein. Ne, deswegen, aber das ist halt nur ein kleiner Teil. Ich will ja nicht sagen, dass Legenden ZA als Abenteuer jetzt erst mit dem Spiel anfängt. Wir hatten ja auch schon ein kleines Abenteuer, was die Situation jetzt bei Mediamarkt anging, wo wir vorbestellt haben. Ich weiß nicht, du hast es ja live und in Farbe miterlebt, wie oft ich die Mediamarkt-App gerefreshed habe. Man hat ja da diese Vorbestellerscheine angezeigt bekommen, wie oft ich die gerefreshed habe, in der Hoffnung, ja Mensch, jetzt gibt es uns doch endlich. Und dann war es ja dann so, als ich im Laden war, dass die zwar abholbereit sind, aber dann auch nur unten im Lager vor sich hin gedümpelt sind und nicht in diesem Körbchen oder was auch immer die Mediamarkt-Mitarbeiter dort tituliert haben dafür. Deswegen, das ist... Es ist auch schon im Vorfeld abenteuerlich gewesen, oder? Schon ein bisschen, ja. Ich habe ja, also wir haben ja beide gefiebert erstmal so mit dem ständigen Refresh, weil wir waren ja schon relativ rechtzeitig, also früh wach und saßen quasi wie auf heißen Kohlen hier. Mhm. Und haben immer geguckt, so jetzt aber, nee doch nicht, jetzt aber, nee noch nicht. Und jetzt hatte nachher ein Mediamarkt schon eine halbe Stunde gefühlt geöffnet, immer noch nicht, immer noch nicht. Dann eine Stunde nach Öffnung ungefähr dachtest du so, okay, ja dann lass mal einfach jetzt los. Dann sind wir losgegangen, sind mehr oder weniger gerannt. Ja, vor allem ganz kurz. Meine Idee mit dem einfach losgehen war halt auch auf dem Fundament, ja, okay, da wird dann noch nicht angezeigt, dass die abholbereit sind. Aber man kann ja vielleicht irgendwie mit der Story, dass wir beide in Urlaub gehen und dann irgendwie heute unter extremem Zeitdruck sind, da vielleicht nochmal irgendwie doch noch was rausholen. Ist dann aber nicht dazu gekommen, dass ich diese Story auspacken musste. Sorry für den Einschub. Zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Jedenfalls saßen wir dann an der Haltestelle für die Bahn und dann war das eine da, ich glaube deins, und dann war keine 2 Minuten später auch das andere und wir so, ja. Mhm. Und dann schnell in die Bahn und schnell zum Mediamarkt. Ja, und dann stand ich da erstmal eine Weile, ich bin noch kurz woanders hin und ich habe gedacht, dann ich gehe schnell das besorgen, du gehst das besorgen. Und dann stand ich da und dachte mir so, der steht ja immer noch an der Kasse. ja, und dann weiß ich nicht, aber es hat auch nicht allzu lange gedauert und ich muss sagen, ich habe da schon bei anderen Leuten viel, ich sag mal jetzt, blödere Situationen erlebt, dass die Dinge nicht bekommen haben oder wo auch immer die das bestellt haben, ne, aus Gründen eben nicht bekommen haben, und da war das bei uns ja noch relativ harmlos. Ja, aber auch das andere Extrem existiert ja bereits, ne? Dass Leute im Vorfeld 1 oder sogar 2 oder 3 Tage vorher schon das Spiel bekommen haben. Deswegen auch so, was Story-Leaks und Spoiler angeht, das ist ja eben nicht nur auf Leak-Basis, sondern eben aufgrund der Tatsache, dass Leute schon legitim ihre Spiele bekommen hatten. Nee, aber jetzt sind wir kurz davor, das Spiel zu starten. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Nochmal ganz kurz der Input, ne? Wie ihr seht, diese Mini-Podcast-Episode und die nachfolgenden Mini-Podcast-Episoden, die Tagebücher, die erscheinen hier wieder einzeln im Podcast-Feed. Das hatte ich ja auf Instagram und auf anderen Social-Media-Kanälen und auf dem Miozgenau Discord-Server, den ihr gerne joinen könnt, habe ich ja gefragt, wie ihr dieses Tagebuchformat gerne gestaltet haben möchtet, ob es als eine große Episode, wie es jetzt bei Legenden Arceus damals der Fall war oder bei Stradiamant Leuchtende Perle der Fall war oder bei Karmesin Purpur als einzelne Episoden, wie ihr das haben möchtet. Und da hat sich deutlich die Mehrheit dafür entschieden, kleinere Episoden über die verschiedenen Tage verteilt zu haben, anstatt eine große 3-Stunden-Episode als Zusammenschnitt. Deswegen hier an der Stelle, ich habe 70%, 80% wirklich der Leute haben sich dann für die kleinen Episödchen entschieden. Letzte Worte, bevor wir eintauchen in Illumina City von deiner Seite. Oh, ich freue mich auf Illumina City. Ich freue mich auf Indivia. Ich freue mich auf das Abenteuer. Ich freue mich auch auf die Podcast-Session mit dem trolligen Mikrofon. und lass uns loslegen, los. Dann hören wir uns im ersten regulären richtigen Eintrag und ja, bis dahin.